Kapitel 40 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Vertrauen. Wir wollen ja gern vertrauen. Wohlan, vertraut auch ihr. Und dann, verbrüdert, bauen den Dom der Freiheit wir. Ihr seid die Hocherkornen, ihr kennt die Sehnsucht nicht, von der uns Staubgeborenen die bange Seele bricht. Ihr kennet nicht die Wunden ohnmächtiger Sklaverei, ihr habt es nie empfunden, wie schwer die Knechtschaft sei. Und doch in goldenen Mauern, unter der Krone Last, auch ihr seid zu bedauern, so einsam, so verhasst. Wohlan, von euren Thronen, so steigt auch ihr herab und legt die kalten Kronen den toten Purpur ab. Lasst uns die Herzen tauschen, das allerwärmste Blut, lasst wonnig uns durchrauschen des Lebens heilige Flut. Noch ist es Zeit zu wählen, o nehmt die Zeit in Acht. Noch haben unsere Seelen nicht ganz sich losgemacht. Noch wollen wir vertrauen, wohlan, vertraut auch ihr, und dann, verbrüdert, bauen den Dom der Freiheit wir. Ende von Kapitel 40.